Gerd, du bist der Komponist. Ja, das stimmt, ja. Ja? Ich bin hier in Graz, habe das auch hier studiert an der riesigen Musikhochschule, ja, die jetzt Musikuniversität heißt, und arbeite vorwiegend künstlerisch im musikalischen Bereich. Wie kommt man dann jetzt von der Musik, ist eigentlich eine blöde Frage, ich stelle sie trotzdem, wie kommt man von der Musik auf heilige Geometrie? Ja, ich könnte jetzt antworten, dass Musik natürlich schon immer etwas zu tun gehabt hat mit Esoterik, wobei das Wort Esoterik heutzutage natürlich schon fast ein Schimpfwort geworden ist. Ja. Also sagen wir mal mit spirituellen Dingen oder mit höheren Zusammenhängen des Universums, und mein Zugang dazu ist einfach der, dass ich mich schon jahrelang eigentlich beschäftige mit verschiedensten spirituellen Themen, also angefangen vom Buddhismus über Druiden, die mich sehr interessieren nach wie vor, und so bin ich über verschiedenste Umwege auch zu diesem Thema gekommen, übrigens auch durch dieses Buch von Bob Frisell. Ja, das ist ein Klassiker inzwischen, mhm. Das ist ja wirklich ein super Titel auf Englisch, auf Deutsch heißt es übrigens... Ja, zurück in unsere Zukunft, vorwärts in unsere Vergangenheit. Also genau. Das hat mich sehr angesprochen, wobei ich auch den englischen Titel also wesentlich interessanter finde. Ja, ne? Yeah. Nothing in this show is true, but that's exactly how things really are. Ja, okay. Gut, wer ist jetzt dieser ominöse Trunvalo Melchizedek? Ich meine, abgesehen davon, dass er einen genialen Namen hat, so hieß er ja nicht immer, und kannst du da ein bisschen was über ihn erzählen? Ja, also ich kann nur soweit über ihn etwas erzählen, wie er selber sozusagen preisgibt. Wenn man die ganz banale menschliche Seite sozusagen vielleicht zuerst nimmt, das ist, er hat in Berkeley Physik und Mathematik studiert, war kurz vor seinem Abschluss und hat dann plötzlich, wie er sagt, gewechselt auf bildende Kunst und Kunstgeschichte. Später hat er dann gemeint, das war sozusagen der Anstoß, seine linke Gehirnhälfte weiter zu integrieren, wobei er eben, wie gesagt, eigentlich von der Physik und Mathematik kommt. Ist dann nach seinem Examen 1970 nach Kanada gegangen und hat dort einige Jahre lang abgeschieden in den Wäldern gelebt, ja, und hat Meditation praktiziert. Und nach eigenen Angaben sagt er, dass ihm eines Tages beim Meditieren zwei Engel oder engelsartige Wesen erschienen sind, der eine grün, der andere purpurfarben. Und diese Engel hätten ihn in den nächsten Jahren in weiterer Folge zu über 70 verschiedenen spirituellen Lehrern geführt. Das heißt also, er hat also bei angefangen von hinduistischen Meistern über ägyptische, er hat sich mit Druiden beschäftigt, er hat Kontakt zu Indianern gehabt, er hat alle möglichen Richtungen quasi durchlaufen. Man könnte sagen, so in einer Kurzform oder kurz in einem Schnellsiederkursus oder so, ja, in einigen Jahren über 70 Lehrer, das ist schon sehr bemerkenswert, was auch immer das heißt dann, ja. Mhm. Wie auch immer, er beschreibt es selbst so, dass ihm das die Information quasi wie ein Puzzlespiel immer weiter zusammengesetzt hat. Ne? Und er ist dann auf Tod gestoßen, Tod mit TH, zweimal TH, das ist ein Toff, wie auch immer. Man könnte, ja. Das ist der ägyptische Name. Ja, da müsste man gesondert drüber reden, wie auch immer. Das ist ein sehr altes Wesen, das in Ägypten vor einigen tausend Jahren als Tod eben aufgetaucht ist. Und dieser Tod sei in Maschinen und hat ihm quasi, hat ihn eingeweiht in verschiedenste Geheimnisse der Erdgeschichte, könnte man sagen. Und ausgehend davon und von seinen eigenen Erlebnissen, die auf die wir vielleicht später noch kommen, hat er dann begonnen in den 80er Jahren mit seinen Workshops Die Blume des Lebens, die er von 85 bis 94 gehalten hat. Und diese Workshops wurden dann in Buchform herausgegeben, das heißt, es sind Mitschriften der Workshops, die auf Deutsch in dem Buch Die Blume des Lebens in zwei Bänden erschienen sind. Heißt auf Englisch The Ancient Secret of the Flower of Life. Wobei das zweite Buch erst letzten Herbst in der ersten Auflage erschienen ist, also Oktober 2000. Das ist heißt, im relativ Koha neue, Verlag. Ist richtig im Koha Verlag erschienen und ist mittlerweile bei uns ziemlich zugänglich und sogar ein ziemlicher Renner geworden, dieses Buch. Also das ist momentan eine Strömung, könnte man sagen. Ja. Also er hat zwei Bücher geschrieben, von ihm selber habe ich eigentlich noch nichts gelesen, ich war öfter schon auf seiner Website unterwegs und so. Und also für mich ist Don Waldo Mechizedek einer jener, die ich nicht einordnen kann. Also wenn er also jetzt zum Beispiel, also er erklärt prinzipiell einmal alles und ich habe da mal so eine Rede von ihm gehört, hat Homban Mitschnitt, da erklärt er eigentlich das gesamte Universum, dessen Entstehung und Fortgang. So in einer Stunde ganz locker und flockig und es ist, ja, man sitzt und sagt nicht, aha, ja. es ist jetzt aber nicht, ich meine, Stichwort Sekten, Harvey. natürlich ist das Erste, was einem da, wenn man das jetzt alles hört, in den Sinn kommt. Ist er für dich ein Sekten, Harvey, eigentlich? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Nein, ich meine, also man muss einmal prinzipiell sagen, eine Sekte hat er nie eine gegründet. Das ist, also rein das technisch ist er einmal keiner. Ja, ne? Das ist jetzt die Frage, wie du Sekte definieren möchtest. Ja, nein, ich also meine jetzt schon im klassischen Sinne. Also er hat nie eine offizielle Amtskirche eingeführt. So kann man das nicht sagen. Ne? eine neue wo du irgendwie Mitglied wirst und zahlen musst. Und was weiß ich, wo du verfolgt wirst, wenn du austrittst. Ja, genau. Diese Dinge, so etwas gibt es da es nicht. Es gibt da kein Melchizedek Geheimdienst und so. Ja. Na gut, also er ist, was ja auch bei ihm recht interessant ist, ist, ich meine, Melchizedek ist Amerikaner, könnte man oberflächlich sagen. Stimmt das? Ja, das stimmt natürlich nur bedingt. Es gibt zu dem ganzen Abriss seiner Biografie natürlich jetzt einen zweiten Teil, könnte man sagen. Und dieser Teil ist natürlich der interessantere. Da muss man ein bisschen ausholen. Also wenn grundsätzlich einmal geht es darum, wenn man prinzipiell bereit ist anzunehmen, dass es höher entwickelte Lebensformen außer uns Menschen gibt, beziehungsweise höhere Bewusstseinszustände oder auch Wesen auf diesen Bewusstseinsebenen, dann kann man davon ausgehen, dass es so etwas gibt wie den Melchizedek-Orden oder auch die große... Also den gibt es. Ne? Also das ist eigentlich... Das habe ich ja in anderen Quellen schon gefunden. Es gibt eine uralte weiße Bruderschaft, wie man das nennt, die Melchizedek. Okay. Davon gibt's 72 Orden und der erste, der Alpha, sogenannte Alpha und Omega Orden, ist sozusagen der, wo die Melchizedeks arbeiten auf der Ebene der Erde zurzeit. Und der letzte ist übrigens in Peru, Bolivien stationiert, nennt sich Orden der Sieben Strahlen. Letzter heißt, also der ist als letztes gegründet worden und aus dem ist 89 eine Frau hervorgegangen, die ein ganz besonderes, eine ganz besondere Rolle auch spielt in der Erdentwicklung. Vielleicht, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, er erwähnt auch als Beispiel die Rosenkreuzer, dass das sozusagen ein Teil dieses Ordens sind einfach. Ne? Das hängt ja da mit den Tempelrittern, ne? Oder? Wird durchaus sein, ja. Mhm. Ich bin da, also was Geheimorden und so weiter anlangt, nicht so firm, aber ich kann sagen, dass die dass das etwas ist, wie du schon erwähnt hast, was in zahlreicher Literatur jetzt auch in anderen esoterischen Quellen immer wieder auftaucht, so etwas wie eine große weiße Bruderschaft, die quasi versucht, die Menschheit immer wieder auf höhere Bewusstseinsstufen zu bringen oder ihr einfach hilfreich beizustehen. Ja. Und da sieht er sich selbst als Teil sozusagen dieser Bruderschaft. Er sagt auch, dass zurzeit 5 Melchizedeks, also das sind Wesen, die auf diesem Bewusstseinslevel der Melchizedeks einfach existieren, dass 5 von ihnen sozusagen zurzeit auf der Erde sind, wobei nur 2 davon also neben ihm noch ein anderer in der dritten Dimension, was uns auf das andere Thema wahrscheinlich dann Dimensionen und dritte, vierte Dimension bringen wird. Ich werde auch auf seine Herkunft später noch mit zurückkommen. Mhm. Und ich möchte noch einmal auf das Thema Sekte zurückkommen. Wir haben jetzt doch einige Organisationen genannt, aber Sekte, die sind also keine Organisationen, denen man einfach beitreten kann. Ne? Ich meine, man kann nicht einfach sagen, ich wäre jetzt ein Melchizedek oder so. Richtig, ich gehe jetzt auch zu den Melchizedek, so wie man halt zu Scientology geht. Sondern das sind, wie gesagt, das ist sehr alte, unglaublich alte, teilweise Jahrtausende alte, kann man die teilweise zurückverfolgen, alter als das Christentum. Mhm. Ja, das ist sowieso. Ja, solche Geschichten eher und es ist also nur um da ein bisschen. Also, um genau zu sein, sind es mehrere hunderttausend Jahre oder vielleicht sogar ja Millionen. Klar, das, das sind Zeiträume, wo müssen wir aber noch ein bisschen was. Richtig, ja. Ja, weil auf der anderen Seite, es gibt also diese Workshops, weil ich das erwähnt habe, die Blume des Lebens, die er eben abgehalten hat, in den letzten zwei Jahrzehnten, sind quasi einfach natürlich ganz normal besuchbar oder buchbar. Die Workshops schon, ja. Obwohl er da ziemlich ausbucht ist. Ne? Ja, also der ist sehr überlaufen. Ja. Ich weiß nur, dass er in Deutschland, also da kommt er immer wieder mal. Mhm. Da gibt's auch eine Gruppe, die ihn da sozusagen einlädt und so weiter. Da muss ich kurz nur durch, ich habe wieder eine Linkseite angefertigt zum Thema Drunvalo und Sacred Geometry, also zu Deutsch heilige Geometrie. Auf Englisch klingt es nicht ganz so, so ernst. Und dort gibt's auch einen Link auf diese Satyana-Seite, das ist eben so eine ESO. Seite, so eine deutsche, wo ein bisschen Merchandising betrieben wird. Da gibt es aber sagen, auch einen Link auf den Bob Frisell, also von dem wir beide interessanterweise, durch den wir beide dort hingestoßen sind. Ja, und Bob Frisell ist ein quasi Schüler, kann man sagen, beziehungsweise der hat eben einfach als einer der ersten diese Workshops besucht. Diese Meditationstechnik. Richtig, und diese Merkabar-Meditation, auf die wir dann noch kommen werden, sozusagen erlernt, kommt aber vom Rebirthing, das ist ein Rebirther, also Rebirthing ist diese Feueratmen-Technik, richtig, wo man sich an seine eigene Geburt erinnert und so weiter. Okay, gut, also wir haben noch viel vor und spielen jetzt erst einmal Björk und kommen dann wieder. Und hier sind wir wieder, Crop FM, das Thema ist Drunvalo, der Titel heißt Drunvalo Melchizedek und mein Gast ist Gerd Noack. Wir waren eben gerade stehen geblieben. Wir haben also den Mann einmal vorgestellt, den Drunvalo Melchizedek. Und als nächstes würde mich eben interessieren, wie sieht Drunvalo die Welt? Und vor allem, wie spielt er jetzt das Schlagwort, also wie spielt er heilige Geometrie jetzt hinein in seine Welt? Der erklärt das. Du hast in deinem Vortrag das überhaupt die Entstehung des Universums eigentlich aus geometrischen Gesetzmäßigkeiten ab. Geleitet oder ja, also versucht. Ich habe das nachvollzogen sozusagen, wie er das ableitet. Ja. Genau. ja, das ist richtig. Also die heilige Geometrie ist ein ganz entscheidender Punkt. Er führt in diesen beiden Büchern, die übrigens sehr interessant sind, sehr lesenswert sind, die Blume des Lebens, weil da einfach sehr viel Information drinsteckt, die gesamte Struktur, kann man sagen, des Universums auf geometrische Muster zurück, die in verschiedenen Dimensionen wahrnehmbar und verifizierbar sind. Und ausgehend von einer Kugelform, wobei das jetzt zu weit führen würde, das zu erklären. Das war im Radio ein bisschen schwierig. Das ist schwierig, weil man keine Grafiken hat. Es ist auf jeden Fall so, dass er sagt, diese Blume des Lebens, das ist ein Muster, das aus lauter Kreisen besteht, die sich schneiden in einem gewissen Winkel und in einem gewissen Verhältnis, woraus dann bestimmte Segmente entstehen, dass dieses Muster, das nennt man eben die Blume des Lebens, dass dieses Muster quasi grundlegend ist und überall im Universum vorkommt. Das heißt also von der genetischen Struktur des Menschen angefangen über Mineralien, die Pflanzenwelt, das sind elektromagnetische Schwingungen. Es ist praktisch alles, was existiert, was wahrnehmbar ist auf verschiedensten Ebenen, ist aus diesem Muster zusammengesetzt. Und er weist das, kann man sagen, nach in seinem Buch auf sehr interessante Art und Weise, wie das dazu kommt. Das ist tatsächlich sehr interessant, also vor allem diese Grundform da, man nennt sich glaube ich die Egg of Life, was man besonders das so Ei des Lebens, ja richtig. Und das findet man wirklich an sehr vielen Stellen. Also, es gibt sehr viele heilige Orte oder beziehungsweise einfach Stätten aus verschiedenen Religionen, verschiedene Tempelbauten und so weiter, wo dieses Muster auftaucht. taucht. Aber auch in der Naturwissenschaft taucht er ständig auf. Das ist richtig, ja. Also er bringt es ja dann irgendwann ein zusammen mit den platonischen Körpern, die also Kepler gefunden hat, diese Grundkörper. Die fünf platonischen Festkörper, ja. Und was ich dann da noch sehr interessant finde, ist, dass also wenn man die ineinander schachtelt, dass die Verhältnisse der Radien dann den Verhältniszahlen unseres Sonnensystems entsprechen. Ja, das ist zum Beispiel eine Auswirkung. Oder meine, das ist aber schon, weil ich meine, also da, das war so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, halt, also ich meine, das ist, muss was unglaublich Fundamentales sein, weil also Zufall kann man nicht immer sagen, aber so Zufall, da können wir eigene Sendung drüber machen. Aber richtig. Ich mein, nein, es ist in der Tat ganz erstaunlich, wenn man sich mit diesen geometrischen Figuren beschäftigt, das heißt, die tatsächlich mal nachzeichnet, nachrechnet vielleicht sogar und so weiter, sich die verinnerlicht, wie sehr man da in eine Welt reinkommt, die sozusagen sehr viel auf eine Art und Weise erklärt, wie die irgendwie jenseits der Sprache ist, würde ich sagen. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, warum ich mich als Musiker zum Beispiel dafür interessiere, weil das einfach ein Abstraktionsgrad ist, der mir vielleicht in meinem Denken sehr entspricht oder so. Und es ist so, wenn man diese fünf platonischen Festkörper ineinander schachtelt, wie du gesagt hast, und das Ganze in eine Kugelform gibt von ganz bestimmten Ausmaßen, dann erhält man eine Figur, die nennt sich Metatons Würfel. Mhm. Und diese Figur enthält alle dieser fünf Festkörper und hat sozusagen die Verbindungslinien, und das kann man zweidimensional, dreidimensional anschauen und in weiterer Folge natürlich auch in der vierten Dimension. Diese geometrische Sichtweise ist deswegen vielleicht interessant und wichtig, weil zurzeit im menschlichen Bewusstsein einfach die linke Gehirnhälfte, also die Hälfte, die sozusagen deduktiv arbeitet, die alles zerlegt, und die ist einfach in unserer Gesellschaft, auf unserer Welt momentan vorherrschend. Das heißt, die bestimmt einen Großteil unseres Lebens einfach dadurch, dass wir so denken, ja, dass wir zerlegend die Welt ordnen und sie so wahrnehmen, wie wir es schon in der Schule oder schon früher als Kinder eigentlich lernen, wenn wir Sprache lernen und so weiter. Und eigentlich kann man sagen, dass sämtliche esoterischen Richtungen eines gemeinsam haben zurzeit, nämlich dass sie einfach darauf abzielen, die Integration der anderen, also der rechten Gehirnhälfte, die also ganzheitlich wahrnimmt, zu versuchen. Und da empfiehlt es sich, sich mit heiliger Geometrie zu beschäftigen, insofern, weil das sozusagen die linke Hälfte, die wir gewohnt sind zu gebrauchen, überlistet, quasi dahingehend, dass man etwas sieht, was so perfekt ist, zum Beispiel eine Form, eine Figur wie Metatrons Würfel sieht, die irgendwie so unzerstörbar wirkt und perfekt wirkt und aus der so viel ableitbar ist, dass man sozusagen mit dem Gehirn nicht nachkommt. Also ist auch in der Architektur verwendet worden. Ne? Also ist richtig. Bei deinem Vortrag oder war ein Designer da, der mir das bestätigt hat, dass das also von verschiedenen Architekten verwendet worden ist, zum Beispiel Icosaederkappen auf Gebäuden und so weiter. Ja. Jetzt stiefverteilige Geometrie, dann kommen wir irgendwo so zu den berühmten Tetraedern, von denen ja auch Richard Hoagland, über den auch mal jetzt eine Sendung fällig wäre, ständig spricht, und den Stern-Tetraedern, und dann sind wir eigentlich bei der Merkaba. Mhm. Und das ist ja doch ein sehr zentraler Punkt, bei ihm die innere und die äußere Merkaba. Ich sehe da übrigens jetzt einmal rein vom Konzept her eine sehr starke Verwandtheit mit Schauberger wieder einmal. Und diese nach innen und nach außen gerichtete Kraft vom Konzept her finde ich das sehr verwandt. Mhm. Also wie schon erwähnt, nachdem das Formen sind, die sozusagen das ganze Universum bauen oder bestimmen oder enthalten, ist es natürlich auch so, dass der Mensch aus diesen Formen aufgebaut ist, beziehungsweise, wenn man so will, das Energiesystem des Menschen. Und da sagt er eben, dass das Stern-Tetraeder, das ist nichts anderes als zwei Tetraeder, also drei dreiseitige Pyramiden mit gleichschenkligen Dreiecken, dass zwei Tetraeder ineinander geschachtelt sind. Das muss man sich so vorstellen, dass der eine Tetraeder sozusagen wirklich wie eine Pyramide, eine dreiseitige, dasteht, und die andere ist verkehrt, also da steigt, zeigt die Spitze in den Boden und die beiden schneiden sich. Ja. Ich habe Abbildung auf meiner Seite oben. Also man kann ja, genau, die kann man sich dort anschauen und da meint Drunvalo Melchizedek, dass diese Form, dieses Sterntetraeder, sozusagen eine Form ist, die den Menschen umgibt, also den menschlichen Körper umgibt auf einer energetischen Ebene und er er lehrt eine Meditation, die nennt man Merkaba-Meditation, wo sozusagen dieses Sterntetraeder in Bewegung gesetzt wird, um das ist sehr schwierig, das in wenigen Worten irgendwie zusammenzufassen. Es ist ja hilfreich, sich das vorzustellen, so verstehe ich es. Ja. Also man muss es auf jeden Fall sehen, man muss es wirklich anschauen. Mhm. Ja. Und es ist eine Form, die es eben, wie gesagt, bei jedem Menschen gibt. Und um das in Bewegung zu setzen, gibt es eine ganz bestimmte Meditationsform, die mit bestimmten Atemzügen und bestimmter Art zu atmen zusammenhängt. Und das erschafft quasi die innere Merkaba. Die innere Merkaba ist nichts anderes als ein Energiefeld, wenn sie voll entwickelt ist, die den Menschen dann umgibt und die nämlich ausschaut, kann man sagen, wie eine fliegende Untertasse, wie ein UFO. Ja. Die hat so oben eine kleine Kappe und dann in der Mitte diesen großen Rand und unten eine größere Kappe. Und das sieht aus entweder wie eine Galaxie von der Seite, ne, ja, wenn man diese Bilder ja kennt, ja, oder eben tatsächlich wie ein UFO, ne, recht interessant ist. Ne. Kernaussage dessen Ganzen, im Stichwort Galaxie, das ist eine sehr, sehr grundlegende Form wieder, richtig, einmal, ja, auf die man da kommt, wenn man also dieses Merkaba-Feld, also sich zu drehen beginnt, richtig, und das sind eigentlich drei Felder ineinander. Und also ich habe diese Übungen dann auch selber versucht und es gibt ja die ersten sieben, es sind also glaube ich 17 verbundene Atemzüge. Richtig, ja. Bei den ersten sieben reinigt man eigentlich so seine Schaltkreise durch und bei denen bin ich noch. Ja. Aber in Wirklichkeit kann man sagen, dass es eigentlich 18 Atemzüge sind, wobei genau, der 18. Atemzug eben geheim ist oder wo er einfach dann relativ lapidar sagt, wenn sie bis zum 17. gekommen dann sind, dann wird das irgendwann auch von dem eigenen. Ja, das ist ja ein großartiges Detail. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Also so auf die Art, ja, du wirst es erkennen, wenn du es siehst. So ist es, ja. Naja, was immer man dann sieht. Du hast jetzt, also gut, das ist also ein ziemlich zentraler Punkt bei ihm und es gibt dann eben zwei Möglichkeiten, dieses Merkaba-Feld zu erschaffen. Man kann das also die innere Merkaba, das ist also durch Meditation und das favorisiert er ganz eindeutig. Und dann gibt's oder gab es in der Geschichte des Kosmos, sagen wir jetzt einmal, laut Drunvalo Melchizedek, Wesen beziehungsweise also Gesellschaften, die das äußere Merkaba-Feld entwickelten und im Laufe der Zeit völlig verlernten, das Innere zu entwickeln. Und das sind die berühmten, also da sind wir jetzt, also, wir haben ja vorher schon angesprochen, ja, Merkaba-Felder, ja, aktivierte sehen aus wie UFOs, ja, laut der, ja, Beschreibung von, ja, Drunvalo. Es ist interessant, weil tatsächlich es sieht so aus, als wäre das einfach so, dass das äußere Merkabas nichts anderes sind als einfach Fluggefährte, die ganz konkret materiell existieren und dann eben diese Form haben, die eben so aussehen. Und das ist, darf man sich aber nicht so vorstellen, dass die jetzt irgendwie so wie in Science-Fiction-Filmen betrieben fliegen und so weiter, sondern die fliegen unter Anführungszeichen dann, wenn die Besatzung sich quasi auf einen Bewusstseinslevel einstimmt, so nennt er das, und dann mit Hilfe von 90-Grad-Winkeln zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, in andere Dimensionen eindringt. So bewegen sich diese Flugkörper fort. Also es ist kein Fliegen im eigentlichen Sinne. Eigentlich sozusagen macht es plopp und die verschwinden und tauchen woanders wieder auf oder tauchen in einer anderen Dimension wieder auf, sagen wir so. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt genau so, wie diese also Leute, die eben solche Sichtungen haben, beschreiben das oftmals so. Ne? Das ist richtig, ja. Es gibt natürlich völlig andere Sichtungen. So, aber. Ja, aber es gibt welche, wo beschrieben wird, dass eben UFOs einen Knick machen, quasi nach oben zum Beispiel, 90 Grad Winkel und dann einfach verschwinden irgendwie. Wie von einer Sekunde auf die andere. Was jetzt die äußere Merkabah betrifft, es ist so, dass es natürlich die, weil du gesagt hast, der favorisiert das eindeutig, die innere Merkabah zu entwickeln. Ja. Das stimmt insofern, weil das also zusammenhängt damit, dass man fähig ist, dann in die vierte Dimension einzutreten mit einer inneren Merkabah, was sehr damit zusammenhängt, sozusagen Liebe und inneres Mitfühlen, innere Bereitschaft, innere Liebe zu entwickeln, was man vielleicht nicht vermuten würde, wenn man jetzt nur diese technischen Beschreibungen hört oder liest. Also das ist etwas sehr Lebendiges, was mit nicht nur mit Bewusstseinszustand, sondern auch durchaus mit sowas wie gereinigter Emotion zu tun hat. Und da meint er eben, dass das quasi der nächste Bewusstseinssprung des Menschen überhaupt ist, mit dieser Merkabah in die vierte Dimension zu gehen. Und das ist verschiedenen Wesen nicht möglich, weil sie einfach verlernt kann man nicht sagen, weil sie sich selbst abgeschnitten haben quasi von dieser Fähigkeit, diese Liebe zu entwickeln. Da sprechen wir jetzt also, er spricht zumindest ganz konkret von den berühmten, sag ich jetzt einmal, Greys, also die Grey Aliens, wenn man irgendwann einmal ein gutes Buch über das Phänomen gelesen hat, dann gibt es immer ein Kapitel über also wirklich sehr, sehr hautnahe Kontakte mit solchen Wesenheiten oder was auch immer. Und Trumwala Mechizedek hat also sehr überraschende Antworten darauf. Er sagt, ja, das sind einfach Wesen aus dem Kosmos, die nur mittels äußerer Merkabah sich eigentlich ja inzwischen am Leben erhalten. Er geht sogar so weit, dass sie ja überhaupt keinen Emotionalkörper mehr haben. Also was immer das jetzt heißt, das heißt, die haben also wirklich die elementarsten Dinge verlernt. Also und das nur ganz kurz, also Emotionalkörper ist schon wichtig, weil wenn man davon ausgeht, was in sehr vielen Systemen so beschrieben wird, dass der Mensch also seinen physischen Körper hat, dann so eine Art Astralleib und einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper und dann weitere höhere Hüllen oder Schichten, die im energetischen Bereich liegen, dann ist der Emotionalkörper einfach der sozusagen die das Wort emotional ist vielleicht darf man nicht falsch verstehen, der verbindet quasi auf einer höheren Ebene das Geistige, das Mentale mit dem Körperlichen und ist insofern also für die menschliche Existenz ganz zentral. Und deswegen ist es für uns fast unmöglich, uns vorzustellen, dass es Wesen ohne Emotionalkörper tatsächlich gibt. Und die stecken sozusagen in einer ganz schlimmen Lage, weil sie nicht vor oder zurück können. Und damit haben einige Experimente zu tun, die auch hinlänglich beschrieben und untersucht worden sind. Also die bekanntesten sind das Philadelphia-Experiment von 1943 und das Montauk-Experiment von 1983. Also das sind also Versuche, jetzt von uns Menschen ein äußeres Merkabah-Feld aufzubauen. Ja, wobei man sagen muss, das sind nach Beschreibung von Trumwala einfach benützte Menschen, oder die Regierungen oder wie auch immer, zum Beispiel die US-Marine, die 1943 dieses Philadelphia-Experiment durchgeführt hat, unter Leitung von Nikola Tesla, wurde einfach sozusagen benutzt von Außerirdischen, die in Wirklichkeit damit also eine künstliche Merkabah schaffen wollten, weil sie ein Gegengewicht bilden wollten zu etwas, was vor 13.000 Jahren zum Untergang von Atlantis geführt hat. Und in kurzen Worten. Ja. Genau, ja, es ist leider, wir kennen es nur sehr kurz umreden. Ja. Das ist natürlich wieder einmal, wir haben das in der letzten Sendung schon kurz das Philadelphia-Experiment angesprochen. Es ist, wenn man das nur so in Stichworten hinhaut, dann klingt das auch völlig abstrus. Richtig, aber es leider ist, haben es wir ist Tatsache, dass es darüber wirklich Filmmaterial und auch seriöse Berichte gibt. Es gibt natürlich Tonnen von Schund sozusagen, wie in all diesen Bereichen, aber wenn man sucht, dann kommt man, also wenn man tatsächlich interessiert ist an diesen Dingen, wobei ich sagen muss, ich möchte mich mit solchen Dingen nicht allzu sehr beschäftigen, weil mich das irgendwie auf eine Ebene, also wenn mich das einfach unsicher macht, ja, weil ich da das Gefühl... Es sind sehr schwarze Geschichten. Man kriegt dann einfach sehr schnell das Gefühl, dass man überall beobachtet wird und überall nur Verschwörungen lauern und so weiter. Genau. Also es ist irgendwie sinnvoller, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen. So ist es. Heilige Geometrie zum Beispiel. Genau. Ja, wie gesagt, also Don Walter Melchizedek, das möchte ich nur noch kurz sagen, erweitert den Begriff der äußeren Merkaba überhaupt auf, den auf Technologie. Und wir haben das auch schon in Sendungen besprochen, also zum Beispiel Telepathie ist im Grunde, würde Handy-Telefonieren ersetzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber Don Walter sagt eben, dass Technologien ganz allgemein gleichzusetzen sind mit dem äußeren Merkabarfeld. Oder beziehungsweise sagen wir so, es ist einfach der Versuch, Dinge, Fähigkeiten, die im Menschen ja sowieso schlummern, äußerlich nachzuvollziehen. Genau, das ist es ja im Grunde, also jeder Wissenschaftler wird bestätigen, dass die Technik die Natur kopiert. Okay, wir werden jetzt eine kurze Pause machen und Bowie spielen, Earthlings on Fire, und wir kommen dann wieder und werden versuchen, das Ganze noch irgendwie zu einem Ende zu bringen. Remote viewing, interdimensional being, abduction, time travel, reporting television in ancient Egypt, then in black, destroying evidence, and more. That's what you get. http://cropfm.mur.at Crop FM, the flexible radio show. Radio Helsinki, 92,6 MHz. Crop FM auf Radio Helsinki. Wir sprechen heute über Don Walter Melchizedek. Und wir kommen dann natürlich vom 100. ins 1000. und es gibt einfach so viel zu sagen. Wir haben ganz vergessen, haben zum Beispiel Burkhard Heim, der sich eben mit solchen höherdimensionalen Konzepten beschäftigt. Ich habe da auch auf meiner Linkseite, die man eben über den über die eben genannte URL erreicht, Crop FM, Crop mit C geschrieben, .mur.at, dort gibt es auch einen Link auf Burkhard Heim. Ich möchte nur noch ganz kurz zu Don Walter jetzt zurück, Stichwort Walk-in. Don Walter bezeichnet sich ja selbst als Walk-in. Was ist ein Walk-in? Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass das die Melchizedeks einfach höher entwickelte Wesenheiten sind, die nicht unbedingt auf der Erde leben, ne? Dann schaut es so aus, dass ganz, ganz banal ausgedrückt, dass ich dass so ein Melchizedek einfach einen menschlichen Körper erhält. Oder wobei Don Walter meint, dass in seinem Fall, er wäre quasi Anfang der 70er Jahre, wie kann man das übersetzen, eingewandert in einen Körper, so quasi. 1972 nämlich auch wieder. Eingegangen, ja, und das hängt zusammen mit einigen anderen Dingen, die im Sonnensystem sind. Eingewandert. Sozusagen, ja. Eingegangen in ihn, wie auch immer. Eine Symbiose. Also er beschreibt es irgendwie so, als dass dieser Melchizedek so quasi anklopft und sagt, du, mach mal da was. Genau. Und dann ist also aus beiden jemand neuer entstanden. Ne? Also ist nicht so, dass jetzt dieser Melchizedek den anderen, ich weiß nicht, wie er vorher geheißen hat, jetzt unterdrückt. Ja, also es ist also nicht zu verwechseln mit irgendwelchen dämonischen Aktivitäten oder sowas ähnlichem. Obwohl das natürlich früher jetzt behaupten werden. Also wenn sie nicht von vornherein sagen, das ist sowieso ein Schwachsinn, dann wird sehr viele geben, die sagen, der ist von Anfang besessen. Ne? Ist klar, ja. Gibt es also sehr viel. Nein, er sagt selber einmal an einer Stelle, dass er quasi, also der Mensch, der da quasi diesen Körper bewohnt hat bis 72, dass der also im Gegenzug eine andere Existenz, aber wo die ist und so weiter, wie die ausschaut, erhalten hat, weiß man nicht. Also, das habe ich aber anders jetzt in Erinnerung. Also ich habe eher, wo irgendwann erklärt er das, glaube ich, dass das wirklich eine symbiotische Beziehung ist, die wir führen und quasi. Ja, nein, ich denke mir, es ist wichtig, also es ist relativ müßig, darüber irgendwelche Spekulationen anzustellen, weil wir das absolut nicht nachvollziehen können. Aber so, es ist so, dass also was ich schon für wichtig halte, wenn ich mir die ganze Geschichte betrachte, ist das, dass er quasi in also wichtig ist, in Menschengestalt in der dritten Dimension da zu sein, um einfach genau diese Erfahrungen und dieses Potenzial des also vom Menschen aus gesehen irgendwie auch irgendwie bringen zu können. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt aber zu sein. Aber da muss ich jetzt schon einhaken, weil er hat ja die Pubertät nicht miterlebt. Ne? Mhm. Und das ist aber schon ein bisschen feig, gell? Ich meine, da so warten, bis er ausgewachsen ist und dann so einmarschieren. Ja. Naja, also ich meine jetzt ganz ernst. Also, ich meine, ist das nicht, ich meine, wenn er jetzt wirklich die Erfahrung machen will, dann sollte er doch eigentlich gleich von Anfang an. Also Also ich würde meinen, das müsstest du ihn selbst fragen. Das ist sehr schwer. Wenn ich ihn einmal triff, frage ich ihn das. Für mich irgendwas darauf zu antworten. Ja, ist mir klar, ja. Ich denke mir ganz einfach, dass alle diese Dinge wie Pubertät und Entwicklung, wie wir sie so normalerweise kennen, einfach auf der Stufe überhaupt keine Rolle spielen. Das ist die Erklärung, die ich für mich persönlich habe. Es geht einfach darum, vielleicht. Es ist so, dass man darf diese Dinge nicht so sehr jetzt irgendwie versuchen, auf eine sage ich jetzt mal, dreidimensional verständliche Ebene zu bringen. Also mir bleibt nichts anderes übrig. Ist schon klar. Ich bin in 3D gebannt. Birgt gewisse Gefahren in sich, weil ja das Ganze quasi darauf hinausläuft, sonst würde er das ja überhaupt nicht machen. Oder das ist seine Intention, kann man sagen, dass das ein möglichst harmonischer Übertritt in die vierte Dimension gewährleistet wird eigentlich für alle Menschen. Ne? Und insofern spielen solche Dinge, wobei er schon sehr wohl darauf aufmerksam macht, dass wenn man zum Beispiel diese Meditation praktiziert, von der wir vorher gesprochen haben, die Merkaba-Meditation, dass man es sehr wohl abgeschlossen haben muss oder zumindest irgendwie im Reinen sein muss mit seiner Vergangenheit und all diesen Problemen, die jetzt da, wie du angesprochen hast, aus der Kindheit, aus der Pubertät etc., mit Geburtsschock und so weiter und so fort, mit dem wir alle natürlich konfrontiert sind, zusammenhängen. Und da empfiehlt er auch sogar, sich unter Umständen, wenn man nicht weiterkommt mit der Meditation, sich sozusagen einfach andere Heilmethoden und so weiter vorher drauf zu ziehen, bevor man das dann angeht, weil das ganz einfach ein Hemmnis ist, das ist ganz klar. Ne? Alles da. Ja, ich, wie gesagt, ich habe seine Arten, also seine Meditationstechnik gehört und also die ersten 7 haben sie so in sich. Ja, also das ist durchaus nicht so, dass man sich einfach so hinsetzt an einem Sonntagnachmittag, weil es ein Pfad ist oder so und das einfach praktiziert, sondern das ist doch eine sehr komplexe, schwierige Geschichte. Ne? Aber sie ist erlernbar für jeden, das ist wichtig. Ja. Bevor wir jetzt nochmal eben auf diesen von dir vorher jetzt gerade erwähnten, auf diese Übergangsphase dort noch zu sprechen kommen, die auch sehr interessant ist, oder die sehr interessant ist, ganz kurz jetzt noch Stichwort Atlantis, auch Tempel von Abydos, ich habe da ein Foto, wo angeblich gibt es ja in Ägypten keine Darstellung der Blume des Lebens, aber man fand in Abydos, wo man auch ganz andere, ganz erstaunliche Hieroglyphen fand, ich habe da links auf die Richard Hoagland-Seite, und dort fand man auch Darstellungen mehrere der Blume des Lebens. Ja. Und auch von Abwandlungen. Also und auch von Abwandlungen. Teil des Lebens zum Beispiel, das wir heute schon erwähnt haben. Genau. Mhm. Und jetzt im Stichwort Atlantis, also unsere Geschichte sieht drum alle ja auch krass anders. Ne? Richtig, ja. Also das, um das zu verstehen, eben muss man sagen, dass er von einer Menschheitsgeschichte ausgeht, die irgendwie, also zumindest in unseren Schulen nicht vorkommt. Ne? Definitiv, um das mal ganz, ja, ganz locker zu sagen. Also, mir war das neu. Er geht davon aus, dass wir unter Anführungszeichen, also die Menschheit bis vor circa 16.000 Jahren eigentlich auf einem sehr hohen Bewusstseinszustand gelebt haben. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird wahrscheinlich schon gehört haben von versunkenen Inselkontinenten wie Lemurien und Atlantis und so weiter. Oder Gondwana, das ist dieser ganz alte und so weiter, wo einfach sehr hoch entwickelte Kulturen gelebt, menschliche Kulturen gelebt haben. Und wenn er sagt wir, dann meint, geht er natürlich davon aus, was in östlicher Philosophie durchaus auch natürlich gang und gäbe ist, das ist einfach die Reinkarnationslehre. Also das heißt, wenn man die Reinkarnationslehre nicht, das sage ich vielleicht deswegen dazu, weil das wichtig ist, wenn man die nicht in irgendeiner Form für zumindest möglich hält, dann hat es überhaupt keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also wenn ich glaube, dass ich nur einmal da bin und dann einfach wieder weg. Verpuffe. Sozusagen, ja genau, für alle Zeiten, wobei auch der wie soll ich sagen, bornierteste Physiker inzwischen zugeben wird, dass es also keine Energie im Weltraum sozusagen verloren geht. Aber wie auch immer, also wenn man von Reinkarnation ausgeht, dann kann man sozusagen sagen, dass auch wir unter Anführungszeichen als bewusste Wesen auf diesen Kontinenten irgendwann einmal vor Jahrtausenden gelebt haben Und da meint er eben, dass das vor dieser großen Katastrophe in Atlantis, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, das würde zu weit führen, die Menschen auf einem sehr hohen Bewusstseinslevel gelebt haben und unter anderem durch ein Experiment mit der äußeren Merkaba, was von Außerirdischen damals durchgeführt wurde, die Menschen auf ein sehr niedriges Bewusstseinslevel gefallen sind, ein sehr, sehr niedriges eigentlich, und das ist das Bewusstseinslevel, auf dem wir uns momentan noch befinden. Also das war dann nach der Sintflut, sozusagen, ja, richtig, ja, wobei man ja, also wenn du anschließend an deine frühere Frage, könnte ich jetzt eigentlich sagen, die letzten 13.000 Jahre waren sowas wie die Pubertät der Menschheit, wo wir jetzt schon langsam irgendwie Zeichen kriegen, zum Erwachsenen zu reifen, so auf die Art. Ja. Eines ist natürlich auffällig, dass gerade in den letzten 100 Jahren sich unglaublich viel getan hat. Ich glaube, das wird niemand bestreiten an neuen Erkenntnissen und natürlich auch viel Schadanerie, aber letztendlich einfach unglaubliches Aufmachen an Möglichkeiten und Art mentales Bewusstseinserwachen doch stattgefunden hat, und das geht ja kontinuierlich weiter. Und hier gibt es die Aussage, sage ich jetzt mal, von Drunvalo Melchisedek, dass seit langer Zeit, also seit Jahrtausenden, in dieser dunklen Phase eben sozusagen aufgestiegene Meister daran arbeiten, dass das menschliche Bewusstsein wiedergehoben wird. Und zu diesem Zweck, was ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen möchte, ist ein Gitternetz, ein energetisches Gitternetz um die Erde geschaffen worden, das also diesen Aufstieg ermöglicht. Nach seiner Aussage. Und weil du sagst, Zukunft und so weiter, das ist sehr interessant, dass eben diese abseits von diesen üblichen Weltuntergangsfantasien oder Polverschiebungs, was weiß ich, was jetzt zur Jahrtausendwende sehr aktuell war, ne? Da haben ja verschiedenste Leute sich eingegraben und so, und haben auf den Weltuntergang gewartet, der dann doch nicht stattgefunden hat und so weiter. Hat verschiedenste Gründe. Ja, richtig. Da hebt er sich aber doch sehr deutlich von diesen Dingen ab, obwohl er auch sagt, dass das also sozusagen sehr nah oder unmittelbar eigentlich bevorsteht, dass die gesamte Erde mit den Menschen also einen Bewusstseinssprung macht. Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt schon, wenn man jetzt gerade von New Age oder Esoterik spricht, das Kernthema. Gell? Und da gibt es auch dieses berühmte, ominöse Jahr 2012. Also ich habe inzwischen, ich werde jetzt irgendwann einmal sammeln, alle Theorien, die ich inzwischen gelesen habe, inzwischen auch Leute wie Richard Hoagland. Das Ganze hat auch ein Fundament, nämlich es gibt also in irgendwo, es endet mit Quartal, glaube ich, oder nein, Südamerika jedenfalls. Sprichst vom Maya-Kalender. Ja, genau, ich spreche vom Maya, und ich spreche von diesem Tempel, der den Präzisionszyklus der Erde misst, diesen 26.000-Jahr-Zyklus, der übrigens angeblich auch mit diesem, was da in Atlantis passiert ist, passiert sein soll, zusammenhängt. Das ist alles, das heißt, also ein ziemliches Geflecht. Und der Maya-Kalender ändert 2012 am 23.12.2012. Das ist einmal Fact. Und was aber dann wirklich passiert, also da gibt es die abstrusesten Stories. Ja, wobei, da möchte ich ganz kurz einflechten, obwohl es nicht wirklich wichtig ist, dass sich da jetzt Leute, also er sagt, da gibt es auch andere Theorien, die das auf 2013 datieren. Genau. Je nachdem, wie man das anschaut, aber das ist jetzt nur so am Rande. Auf jeden Fall ist es so, dass das also in absehbarer Zeit, ne, in guten 10 Jahren, wobei es da ja auch dann wieder esoterische Bewegungen gibt, die dann so irgendwie alles nur mehr darauf ausrichten. Naja, klar. Und das, da könnte man ja sagen, wenn sozusagen dann das Ganze, also Leute, das war's oder so, dann brauche ich ja eigentlich die nächsten 10 Jahre nichts mehr zu tun. Ne? Da brauche ich mich nur mehr zurückzulehnen und quasi, weil es hilft eh nichts. Yeah. Und da hat er also die ganz entschieden gegenteilige Strategie, nämlich eben ganz bewusst an der inneren Entwicklung und an eben mit Hilfe unter anderem dieser Merkaba und so weiter zu arbeiten, um da einen sanften Übergang sozusagen zu schaffen. Eine andere Sache noch, die. Das heißt, Jane, das muss ich nur kurz, also Auch Trunvalo spricht natürlich davon, dass wir sehr interessante 10, 15 Jahre vor uns haben. Mhm. Ich kann dazu nur sagen, no net. Also ja, klar. Natürlich. Das kann man immer sagen, natürlich. Also es ist schon so, dass wir in einer sehr interessanten Zeit leben und die nächsten 10 Jahre zweifelsohne irgendwo einen gewissen Entscheidungscharakter haben, weil man da gibt es halt viele Dinge, die man ändern könnte, Energietechnik etc. Meiner persönlichen Meinung nach wird am 23.12.2012 ganz einfach nichts passieren, rein äußerlich, aber es wird bis dorthin sehr viel passieren und es wird auch danach sehr viel passieren. Aber vielleicht weitere Crop FM-Sendungen auch. Ja, das auf jeden Fall, ne? Das ist ja schon was. Und Trunvalo eben gibt da eben seinen Ausblick sozusagen, ist ja durchaus positiv und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Und ich meine, Ist unglaublich positiv. Ist also wahnsinnig wunderschön. Drastisch positiv fast schon. Und er spricht zum Beispiel davon, dass wirklich jeder, egal wo er sich jetzt bewusstseinsmäßig befindet, also mitgenommen wird, dass keiner. Also er spricht sogar an einer Stelle davon, was ich sehr erstaunlich finde, dass sogar versucht wird für die Grays, also für diese schon angesprochenen Wesen, die da offensichtlich davon abgeschnitten sind, von dieser Entwicklung, auch für die sozusagen eine Lösung zu finden, wie sie übertreten können. Und das ist ganz erstaunlich. Ja, angeblich forschen die ja selber an einer Lösung und untersuchen uns deshalb. Ne? Das ist richtig, ja. Da gibt es zahlreiche Berichte über Entführungen von UFOs und so weiter, von Menschen, auch von Tieren und so. Weil wir definitiv offenbar diese Fähigkeiten noch haben, die sie verloren haben. Nur so geht's nicht, ne? Also so kann's nicht gehen. Das ist eben wieder versucht, das äußerlich irgendwie durch Operationen, wie auch immer, und chemisch oder medizinisch zu erreichen, was natürlich nicht möglich ist. Ne? Also ein unbelehrbares galaktisches Volk, diese Grays. Eine Sache würde ich noch ganz gerne erwähnen, eben zu diesem Ausblick, die sogenannten Indigo-Kinder, das ist eben, er spricht davon, dass seit 84 ist dieses Phänomen bekannt, dass also Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten geboren werden. In China zum Beispiel hat es da Untersuchungen gegeben an Schulkindern, die einfach Seiten von Büchern, die man herausgerissen hat und versteckt hat, lesen konnten auf meterweite Entfernung, fehlerlos und so weiter. Also einfach Kinder mit sehr hohen medialen besonderen Fähigkeiten. Und er spricht davon, dass sozusagen diese Kinder eines Tages, und es ist vielleicht eben dieser Tag, den wir nicht nennen können oder so, also der irgendwann in der Na, Gott sei Dank, Zukunft, ja, finde ich auch, sonst wäre es auch irgendwie fad, langweilig. Ne? Ja. Wie auch immer, aber dass diese Kinder, die sozusagen immer häufiger geboren werden auf der Erde, dass die eines Tages erwachen als ein einziger Bewusstseinskörper, und die selber dann sozusagen ein Tetraederfeld bilden um die Erde herum. Und das ist natürlich, was eigentlich als Vorstellung, wie auch immer man dazu stehen mag, etwas wunderschönes in meinen Augen. Ja. Das ist das, was mich sehr zum Beispiel berührt an der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Okay. Wo sich auch vielleicht jeder drauf freuen kann, wie auch immer. Ja. Okay, das war auch ein sehr schöner Ausgang für die Sendung heute. Es war sehr interessant, ich bedanke mich, dass du da warst. Sehr gern, ja. Ich bin mir auch sicher, dass wir nicht das letzte Mal da gesprochen haben. Und also ich hoffe zumindest. Ja, ich finde es sehr interessant, ja. Und